Die Zeit rückte nun näher, zu der man Oberst Brandon zurückerwarten konnte. Um 10 Uhr, so hoffte sie, oder jedenfalls nicht viel später, würde ihre Mutter von der fürchterlichen Spannung erlöst werden, in der sie jetzt auf dem Weg zu ihnen war. Auch der Oberst. Vielleicht nicht weniger zu bedauern. Oh, wie langsam verging die Zeit, die sie noch in Unwissenheit schwebten. Um 7 Uhr ließ sie Marion in ungestörtem Schlummer allein und gesellte sich zum Tee zu Mrs. Jennings im Wohnzimmer. Beim Frühstück war sie durch ihre Angst und beim Dinner durch die plötzliche Erleichterung vom Essen abgehalten worden, und daher war ihr die gegenwärtige Stärkung in dem Gefühl innerer Freude, die sie mitbrachte, besonders willkommen. Mrs. Jennings hätte sie nach der Mahlzeit gern überredet, sich vor der Ankunft ihrer Mutter etwas auszuruhen und ihr den Platz an Marions Bett zu überlassen, aber Elinor spürte keine Müdigkeit, hatte augenblicklich kein Schlafbedürfnis und ließ sich keinen Augenblick von ihrer Schwester fernhalten. Mrs. Jennings begleitete sie deshalb nach oben ins Krankenzimmer, um sich zu vergewissern, dass alles seine Richtigkeit hatte, überließ sie dort wieder ihre Aufgabe und ihren Gedanken und zog sich in ihr eigenes Zimmer zurück, um Briefe zu schreiben und zu schlafen. Die Nacht war kalt und stürmisch. Der Wind heulte ums Haus und der Regen schlug gegen die Fenster, aber in ihrer inneren Freude achtete Elinor nicht darauf. Marion wachte auch durch die Windstöße nicht auf, und die Reisenden, sie würden für all die augenblickliche Unbequemlichkeit reichlich belohnt werden. Die Uhr schlug 8. Hätte sie 10 geschlagen, dann wäre Elinor überzeugt gewesen, dass in diesem Augenblick eine Kutsche vorfuhr, und sie war sich, obwohl eine solch frühe Ankunft beinahe ausgeschlossen war, dessen so sicher, dass sie in den anschließenden Ankleideraum hinüberging und einen Fensterladen öffnete, um sich zu vergewissern. Sie sah auf der Stelle, dass ihre Ohren sie nicht getrogen hatten. Die flackernden Lampen einer Kutsche waren unmittelbar in ihrem Blickfeld. In ihrem trüben Licht glaubte sie wahrzunehmen, dass es sich um einen Vierspänner handelte, und wenn dies einerseits deutlich für die Panik ihrer armen Mutter sprach, so erklärte es andererseits auch diese unerwartet frühe Ankunft. Nie in ihrem Leben war es Elinor so schwer gefallen, ihre Ruhe zu bewahren wie in diesem Augenblick. Das Bewusstsein dessen, was ihre Mutter empfinden musste, als die Kutsche vor der Tür hielt, ihrer Ungewissheit, ihrer Befürchtung, vielleicht gar ihrer völligen Verzweiflung und dessen, was sie zu erzählen hatte, in diesem Bewusstsein war es unmöglich, ruhig zu bleiben. Jetzt kam es nur noch darauf an, sich zu beeilen, und sie wartete deshalb nur, bis sie Mrs. Jennings Zofe bei ihrer Schwester lassen konnte und eilte die Treppe hinunter. Die Unruhe in der Eingangshalle, während sie den Flur entlang ging, verriet ihr, dass sie schon im Haus waren. Sie stürzte auf das Wohnzimmer zu, sie trat ein und sah niemanden als Willoughby. Elinor blieb bei seinem Anblick mit einem Ausdruck des Entsetzens wie angewurzelt stehen, gehorchte, als sie sich auf der Stelle umdrehte, um das Zimmer zu verlassen, dem ersten Impuls ihres Herzens, und hatte die Hand schon auf dem Türgriff, als sie durch sein hastiges Näherkommen davon abgehalten wurde, wobei er mit einer eher befehlenden als bittenden Stimme sagte: »Miss Dashwood, eine halbe Stunde, 10 Minuten. Ich bitte Sie, bleiben Sie.« »Nein, Sir«, erwiderte sie bestimmt, »ich werde nicht bleiben. Sie können mit mir nichts zu besprechen haben. Die Diener haben, nehme ich an, vergessen, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Mr. Palmer nicht zu Hause ist.« »Hätten Sie mir gesagt«, rief er ungestüm, »dass Mr. Palmer und seine gesamte Verwandtschaft in der Hölle sind, dann hätte mich das immer noch nicht abgeschreckt. Ich habe etwas mit Ihnen und nur mit Ihnen allein zu besprechen.« »Mit mir?« In äußerstem Erstaunen. »Also, Sir, dann schnell. Und wenn es geht, weniger heftig.« »Setzen Sie sich, und ich erfülle beide Wünsche.« Sie zögerte. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Die Möglichkeit, dass Oberst Brandon eintreffen und ihn hier finden könnte, ging ihr durch den Kopf. Aber sie hatte versprochen, ihn anzuhören, und es war nun ebenso sehr eine Sache ihrer Neugier wie ihrer Ehre. Nach kurzem Nachdenken beschloss sie deshalb, dass Eile geboten war und sie dieses Ziel durch stillschweigende Zustimmung am ehesten erreichen würde. Sie ging also wortlos auf den Tisch zu und setzte sich. Er nahm den gegenüberstehenden Stuhl und eine halbe Minute lang sagte keiner von beiden etwas. »Beeilen Sie sich bitte, Sir«, sagte Elinor ungeduldig. »Ich habe keine Zeit zu verlieren.« Er saß in einer Haltung tiefen Nachdenkens da und hörte sie anscheinend gar nicht. »Ihre Schwester«, sagte er einen Augenblick später unvermittelt, »ist außer Gefahr. Ich habe es von dem Diener gehört, Gott sei Dank. Aber ist es auch wahr? Ist es wirklich wahr?« Elinor wollte nicht sprechen. Er wiederholte seine Frage mit noch größerer Ungeduld. »Um Himmels Willen, sagen Sie mir, ist sie außer Gefahr oder nicht?« »Wir hoffen es.« Er stand auf und ging quer durch das Zimmer. »Hätte ich das eine halbe Stunde früher gewusst. Aber da ich nun einmal hier bin...« Er sprach mit erzwungener Lebhaftigkeit, während er zu seinem Stuhl zurückkehrte. »Was hat das schon zu bedeuten? Einmal, Miss Dashwood, es ist vielleicht das letzte Mal, wollen wir zusammen vergnügt sein. Ich bin so richtig zu Fröhlichkeit aufgelegt. Sagen Sie mir ehrlich.« Eine tiefe Röte überzog sein Gesicht. »Halten Sie mich eher für einen Schuft oder für einen Narren?« Elinor sah ihn mit immer größerem Erstaunen an. Ihr kam der Verdacht, dass er getrunken hatte. Sein eigenartiger Besuch und sein eigenartiges Benehmen waren anders kaum zu erklären. Und unter diesem Eindruck erhob sie sich auf der Stelle und sagte, »Mr. Willoughby, ich gebe Ihnen den Rat, augenblicklich nach Combe zurückzukehren. Ich habe nicht Zeit, länger bei Ihnen zu bleiben. Was immer Sie mit mir zu besprechen haben, es ist wohl besser, darüber noch einmal nachzudenken und es morgen zu erklären.« »Ich verstehe Sie«, erwiderte er mit vielsagendem Lächeln und vollkommen ruhiger Stimme. »Ja, ich bin sehr betrunken. Eine Flasche Bier zu meinem kalten Braten in Marlborough war mehr, als ich vertragen konnte.« »In Marlborough?« rief Elinor und konnte sich immer weniger erklären, worauf er hinaus wollte. »Ja, ich habe London heute Morgen um 8 verlassen und in den einzigen 10 Minuten, die ich seitdem außerhalb meiner Kutsche verbracht habe, habe ich mir einen Imbiss in Marlborough gegönnt.« Was für ein unverzeihlicher Aberwitz ihn auch hergetrieben haben mochte, die Sicherheit seines Benehmens und die Lebhaftigkeit seines Blicks beim Sprechen überzeugten Elinor, dass er nicht einfach im Rausch nach Cleveland gekommen war, und sie sagte nach kurzem Nachdenken, »Mr. Willoughby, Sie sollten sich darüber im Klaren sein, ich jedenfalls bin es, dass Ihr Eindringen auf diese Art und Weise und Ihr Bestehen auf meiner Anwesenheit nach allem, was geschehen ist, eine außerordentlich zwingende Erklärung verlangen. Worauf wollen Sie hinaus?« »Ich will darauf hinaus«, sagte er mit nachdrücklichem Ernst, »dass Sie mich, wenn möglich, etwas weniger hassen als jetzt. Ich will darauf hinaus, Ihnen für das Vergangene eine Art Erklärung, eine Art Entschuldigung anzubieten, Ihnen mein ganzes Herz zu öffnen und, indem ich Sie davon überzeuge, dass ich zwar immer ein Dummkopf, aber nicht immer ein Lump war, so etwas wie Vergebung von Mary... von Ihrer Schwester zu erhalten.« »Ist das der eigentliche Grund Ihres Kommens?« »So wahr ich lebe.« Und seine Antwort hatte eine menschliche Wärme, die ihr den früheren Willoughby wieder in die Erinnerung zurückrief, und sie zwang ihn, gegen ihren Willen ernst zu nehmen. »Wenn das alles ist, können Sie schon beruhigt sein, denn Marian vergibt. Sie hat Ihnen schon lange vergeben.« »Wirklich?« rief er in demselben drängenden Tonfall. »Dann hat sie mir vergeben, bevor sie Grund dazu hatte. Aber Sie sollen mir noch einmal vergeben und aus einleuchtenderen Gründen. Wollen Sie mich nun anhören?« Elinor nickte zustimmend. »Ich weiß nicht«, sagte er nach einer Pause der Erwartung ihrerseits und des Nachdenkens seinerseits, »wie Sie sich mein Verhalten Ihrer Schwester gegenüber erklärt haben oder was für diabolische Motive Sie mir unterstellt haben. Vielleicht werden Sie auch jetzt noch nicht besser von mir denken, aber es ist den Versuch wert und Sie sollen alles hören. Als ich zuerst enger mit Ihrer Familie bekannt wurde, hatte ich dabei keine andere Absicht, kein anderes Ziel, als meine Zeit, solange ich in Devonshire bleiben musste, angenehm zu verbringen, angenehmer als je. Die anmutige Erscheinung und die originelle Art Ihrer Schwester mussten einfach Eindruck auf mich machen, und Ihr Benehmen mir gegenüber beinahe von Anfang an war so... Wenn ich darüber nachdenke, wie es war und wie sie war, ist es erstaunlich, dass mein Herz so unbeteiligt blieb. Aber ich muss gestehen, dass zu Anfang nur meine Eitelkeit befriedigt wurde. unbesorgt um ihr Glück, nur auf meine eigene Unterhaltung bedacht und den Empfindungen nachgebend, denen ich nur zu sehr nachzugeben gewohnt war, versuchte ich mit allen in meiner Macht stehenden Mitteln Eindruck auf sie zu machen, ohne die geringste Absicht, ihre Zuneigung zu erwidern. An diesem Punkt unterbrach ihn Miss Dashwood mit einem Blick voller Empörung und Verachtung, indem sie sagte, »Es lohnt sich nicht, Mr. Willoughby, dass Sie fortfahren und ich weiter zuhöre. Ein solcher Anfang kann zu nichts führen. Quälen Sie mich nicht mit weiteren Ausführungen zu diesem Thema.« »Ich bestehe darauf, dass Sie alles hören«, erwiderte er. »Mein Vermögen war nie bedeutend, und ich war immer verschwenderisch, immer gewohnt, mit Leuten mit größerem Einkommen umzugehen. Seit ich volljährig bin, oder sogar schon vorher, hatten sich, glaube ich, jedes Jahr meine Schulden vergrößert. Und obwohl der Tod meiner alten Tante, Mrs. Smith, mir meine finanzielle Unabhängigkeit geben würde, war es, da dieses Ereignis so ungewiss und möglicherweise so weit entfernt war, seit einiger Zeit meine Absicht gewesen, meine Finanzen durch eine reiche Heirat zu sanieren. Mich in ihre Schwester zu verlieben, kam deshalb gar nicht in Frage. Und so handelte ich mit einer Niedertracht, Selbstsucht, Grausamkeit, für die kein noch so entrüsteter, noch so verächtlicher Blick selbst von Ihnen, Miss Dashwood, vorwurfsvoll genug sein kann. Ich versuchte, Ihre Zuneigung zu gewinnen, ohne die geringste Absicht, Sie zu erwidern. Aber eins lässt sich zu meiner Entlastung sagen. Selbst bei meiner damaligen abscheulichen, selbstsüchtigen Eitelkeit wusste ich nicht, was ich damit anrichtete, weil ich noch nicht wusste, was es bedeutet, zu lieben. Aber habe ich es je gewusst? Daran lässt sich wahrlich zweifeln, denn hätte ich wirklich geliebt, hätte ich dann meine Gefühle der Eitelkeit, der Habgier geopfert. Aber ich habe es getan, um der relativen Armut zu entgehen, der ihre Liebe und ihre Gesellschaft doch allen Schrecken genommen hätte, habe ich durch den Reichtum, zu dem ich nun aufgestiegen bin, alles verloren, was ihn zur Wohltat gemacht hätte. »Dann haben Sie sie also«, sagte Elinor etwas besänftigt, »einmal gern gehabt.« »So viel Scham zu widerstehen, bei so viel Zärtlichkeit kalt zu bleiben. Gibt es einen Mann auf der Welt, der das gekonnt hätte?« »Ja.« Unmerklich wurde sie mir immer lieber, und die glücklichsten Stunden meines Lebens waren die, die ich mit ihr verbrachte, als ich wusste, wie absolut ehrenwert meine Absichten und wie untadelig meine Empfindungen waren. Sogar damals aber, als ich entschlossen war, ihr einen Antrag zu machen, scheute ich nicht davor zurück, den entscheidenden Schritt von Tag zu Tag aufzuschieben, aus Furcht eine Bindung einzugehen, solange ich mich in so großer finanzieller Verlegenheit befand. Ich will darüber nicht argumentieren, und ich will Ihnen auch nicht Gelegenheit geben, sich über die Absurdität, die unglaubliche Absurdität auszulassen, wie ich Bedenken haben konnte, mein Versprechen zu geben, wo meine Ehre schon gebunden war. Die Ereignisse haben gezeigt, dass ich ein überschlauer Dummkopf war, der mit größter Umsicht die beste Gelegenheit ergriffen hat, sich für immer verächtlich und unglücklich zu machen. Schließlich aber war meine Entscheidung getroffen, und ich war entschlossen, sobald ich sie allein sprechen konnte, die ständige Aufmerksamkeit, die ich ihr geschenkt hatte, durch einen Antrag zu rechtfertigen und offen zu ihr von der Zuneigung zu sprechen, die ich so demonstrativ für sie zur Schau getragen hatte. Aber in der Zwischenzeit, in der Zeit der wenigen Stunden, die vergingen, bevor ich eine Gelegenheit hatte, allein mit ihr zu sprechen, geschah etwas Unglückseliges, das meine ganze Entschlossenheit und damit auch meinen ganzen Seelenfrieden zunichte machte. Eine Entdeckung fand statt. Hier zögerte er und senkte den Blick. Irgendwie war Mrs. Smith, ich nehme an, durch eine entfernte Verwandte, in deren Interesse es lag, mir ihre Gunst zu rauben, von einer Affäre, einer Beziehung unterrichtet worden. Aber ich brauche wohl nicht deutlicher zu werden, fügte er hinzu und sah sie mit verlegenem Gesicht und forschendem Blick an. Ihre enge Freundschaft... Sie haben wahrscheinlich längst von der ganzen Geschichte erfahren. »Ja«, antwortete Elinor und errötete ebenfalls, während sie ihr Herz dem Mitleid mit ihm erneut verschloss. »Ich habe alles erfahren, und ich gestehe, wie Sie auch nur einen Teil Ihrer Schuld bei dieser schrecklichen Geschichte hinweg argumentieren wollen, ist mir völlig unerklärlich.« »Bedenken Sie«, rief Willoughby, »von wem Sie die Sache haben. Konnte der Bericht unparteiisch sein? Ich gebe zu, dass Ihre Lage und Ihr Charakter von mir hätten respektiert werden müssen. Ich beabsichtige nicht, mich zu rechtfertigen. Aber andererseits kann ich Sie nicht in dem Glauben lassen, dass ich nichts zu meiner Verteidigung vorzubringen habe. Dass sie unfehlbar war, weil sie die Geschädigte war, und dass sie eine Heilige sein muss, weil ich ein Wüstling war. Wenn die Heftigkeit ihrer Leidenschaft, ihr Mangel an Intelligenz, aber ich will mich nicht verteidigen. Ihre Zuneigung zu mir hätte eine bessere Behandlung verdient. Und oft erinnere ich mich mit großen Selbstvorwürfen an die Zärtlichkeit, die es eine sehr kurze Zeit lang vermochte, Gegenliebe hervorzurufen. Ich wünschte von Herzen, es wäre nie geschehen. Aber ich habe nicht nur sie geschädigt, ich habe auch eine andere geschädigt, deren Zuneigung zu mir, darf ich es sagen, kaum weniger stark war und deren Verstand, oh wie unendlich überlegen. Ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem unglücklichen Mädchen allerdings. Ich muss es sagen, wie unangenehm mir die Unterhaltung über ein solches Thema auch sein mag, Ihre Gleichgültigkeit ist keine Entschuldigung für Ihre grausame Vernachlässigung. Bilden Sie sich nicht ein, dass die offensichtliche, mutwillige Grausamkeit Ihrerseits durch irgendwelche Schwächen, irgendwelchen natürlichen Mangel an Intelligenz auf Seiten des Mädchens entschuldigt werden kann. Sie müssen gewusst haben, während Sie sich in Devonshire amüsiert haben, auf neue Abenteuer aus, immer fröhlich, immer ausgelassen, dass sie in äußerste Armut hinabgesunken war. »Aber so wahr ich lebe, ich wusste es nicht«, erwiderte er nachdrücklich. »Ich erinnere mich nicht, dass ich vergessen hatte, ihr meine Anschrift zu geben, und mit ein bisschen gesunden Menschenverstand hätte sie sie herausfinden müssen.« »Nun gut, Sir. Und was sagte Mrs. Smith?« »Sie warf mir gleich das Vergehen vor, und meine Verwirrung lässt sich ermessen. Die Untadeligkeit ihres Lebenswandels, ihr Bestehen auf gesellschaftlichen Formen, ihre Unkenntnis der Welt, alles war gegen mich.« Die Sache selbst konnte ich nicht leugnen, und jeder Versuch, sie herunterzuspielen, war vergeblich. Sie war, glaube ich, schon vorher geneigt gewesen, an der Sittlichkeit meines Handelns zu zweifeln, und war darüber hinaus mit der geringen Aufmerksamkeit, der geringen Zeit, die ich ihr bei meinem damaligen Besuch widmete, unzufrieden. Kurz und gut, es endete mit einem völligen Bruch. Durch eine Maßnahme hätte ich mich retten können. In ihrer unerschütterlichen Moralität, die gute Frau, war sie bereit, mir das Vergangene zu vergeben, wenn ich Eliza heiraten würde. Das war ausgeschlossen, und sie entzog mir offiziell ihre Gunst und ihr Haus. Die darauf folgende Nacht, am nächsten Morgen sollte ich abreisen, verbrachte ich in Gedanken, wie ich mich in Zukunft verhalten sollte. Ich kämpfte heftig mit mir, aber nicht lange genug. Meine Zuneigung zu Marian, meine völlige Gewissheit ihrer Gegenliebe, all das genügte nicht, das Grauen vor der Armut aufzuwiegen oder all die falschen Vorstellungen von der Unentbehrlichkeit von Reichtum, zu denen ich von Natur neigte und die verschwenderischer Umgang noch gefördert hatten, zu überwinden. Ich hatte Grund zu der Annahme, dass ich meiner jetzigen Frau sicher sein könne, wenn ich mich entschied, ihr einen Antrag zu machen, und ich redete mir ein, dass mir vernünftigerweise nichts anderes übrig blieb. Eine heikle Szene erwartete mich allerdings noch, bevor ich Devonshire verließ. Ich war am selben Tag bei ihnen zum Dinner eingeladen. Irgendeine Entschuldigung, um abzusagen, war nötig. Aber ob ich diese Entschuldigung schriftlich geben oder persönlich überbringen sollte, war schwer zu entscheiden. Marian noch einmal zu sehen, würde schrecklich sein. Und ich bezweifelte sogar, ob ich ihr begegnen und meinen Entschluss einhalten konnte. In dieser Hinsicht allerdings unterschätzte ich, wie sich bei der Begegnung herausstellte, meine eigene Großzügigkeit. Denn ich ging hin, ich fand sie und fand sie unglücklich und ließ sie unglücklich zurück und verließ sie in der Hoffnung, sie nie wiederzusehen. »Warum kamen Sie denn, Mr. Willoughby?« fragte Elinor vorwurfsvoll. »Ein paar Zeilen hätten den Zweck auch erfüllt. Warum war es nötig zu kommen?« »Es war nötig für meinen eigenen Stolz. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, Devonshire so zu verlassen, dass womöglich Sie oder die anderen Nachbarn Verdacht geschöpft hätten, was wirklich zwischen Mrs. Smith und mir vorgefallen war, und ich beschloss deshalb, auf dem Weg nach Honiton bei Ihnen vorzusprechen. Der Anblick Ihrer lieben Schwester allerdings war wirklich schrecklich, und um die Sache schlimmer zu machen, fand ich Sie allein. Sie waren alle ausgegangen, ich weiß nicht wohin. Ich hatte Sie erst am Abend vorher verlassen, ganz fest, ganz unbeirrbar entschlossen, das Richtige zu tun. Ein paar Stunden später wollte ich sie für immer gewinnen, und ich erinnere mich, wie glücklich, wie vergnügt ich war, als ich zufrieden mit mir selbst, begeistert von allen anderen Menschen vom Cottage nach Allenham zurückging. Aber in diesem unserem letzten freundschaftlichen Gespräch trat ich ihr mit so viel Schuldbewusstsein gegenüber, dass es mir fast die Fähigkeit zur Verstellung geraubt hätte. Ihr Schmerz, ihre Enttäuschung, ihr tiefes Bedauern, als ich ihr erzählte, dass ich gezwungen sei, auf der Stelle Devonshire zu verlassen, ich werde sie nie vergessen, verbunden mit so viel Zuversicht, so viel Vertrauen in mich. Oh Gott, was für ein kaltblütiger Schuft ich war.